Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Ich freue mich auch sehr, hier in Weimar sein zu dürfen. Insbesondere, weil ich damals schon 1991 oder so wollte ich schon ein Punkkonzert mit der Gruppe Küchenspione aus Weimar veranstalten in Kassel, aber das hat dann leider nicht geklappt, weil damals alle nur Chumbawamba hören wollten oder Jock Quetschenpower in Kassel. Und Küchenspione, das war so Deutschpunk, das wollte 1991 in Kassel zumindest niemand mehr hören. Deswegen freue ich mich. Und dann zwischendurch, nachdem ich dann nach Leipzig gezogen bin, war ich auch ab und zu doch mal in Weimar, hier in der Gerberstraße zum Beispiel. Und ich habe mich immer sehr gefreut, hier zu sein und freue mich umso mehr, jetzt nochmal unter diesen Vorzeichen hier sein zu dürfen. Ja, Satan Panonski, also mein Zugang zu Satan Panonski ist auch sozusagen ein unauthentischer. Ich war damals 1991 auch nicht in Zagreb, sondern bin auch erst viel später dahin gelangt. Auch eigentlich ganz banal zum Wandern, zum ersten Mal um 2000 rum. Und mein Interesse hat sich dann aber dann so langsam da entwickelt und ja, irgendwie bin ich dann in diese Zonik reingekommen. Aber wir fangen erstmal mit Musik an. Also, wir hatten jetzt zwar schon mal kurz einen Ausschnitt aus der Performance-Show von Satan Panonski aus dem Jahr 1990. Das war die Hard Plattschock-Tour, die er da 1990, das war so eine reine Performance-Tour, die er da durchgeführt hat. Und er hat aber natürlich auch so reine musikalische Konzerte gegeben. Und das ist so der Anfang, erstmal mit einem kurzen Musikeindruck. Widersprüche des Jugopunk. Einige der Widersprüche hat man jetzt in diesem Musikvideo schon gesehen. Da war ein Soldat zu sehen mit einer Waffe in der Hand und andererseits war da ein Punker zu sehen. Andererseits war da auch ein ganz normaler junger Mann in rotem Pullover mit seiner Mutter neben sich zu sehen. Aber das sind natürlich auch Widersprüche, die in Punk ganz allgemein sowieso auftreten. Also Menschen machen Fotos mit ihrer Mutter neben sich, wo sie ganz normal gekleidet sind, dann laufen sie als Punker rum in der Szene. Und Menschen sind halt auch im Kriegsdienst. Und die genauen Hintergründe sind aber bei Satan Panonski nochmal irgendwie zugespitzter. Ja, erstmal muss man, wie gesagt, wirklich sagen, dass Punk diese Widersprüche auch hier in Deutschland und nicht nur da in Jugoslawien 1991 entwickelt hat. Also als Beispiel habe ich da mal zwei Ausgaben der Punk Zeitschrift Zapp mitgebracht, ein deutsches Punk-Fanzine. Das ist die Ausgabe von Januar 1990. und hier nochmal eine spätere mit dem Titel Deutschland brennt, Hardcore pennt. Das verweist so ein bisschen auf Konflikte innerhalb der deutschen Punkszene, die es um 1990, 91 herum gab. Und zeigt auch, dass diese Widersprüche, die es da im jugoslawischen Punk gab, auch im Punk auf internationaler Ebene zu der Zeit eben sichtbar waren. Also dieser Titel Deutschland brennt, Hardcore pennt, der bezieht sich so ein bisschen auf die Ereignisse in Rostock damals, dass sich eben die Hardcore-Punk-Szene damals um ganz banale Themen wie Ausverkauf des Punk oder wie viel Eintritt kostet ein Konzert gedreht hat und dass dann aber im Osten hier in Rostock und Hoyerswerda eben die Städte gebrannt haben und auch so eine Solidarisierung teilweise nicht stattgefunden hat. Also dass es diese gesellschaftlichen Widersprüche sich auch in Punk immer wieder wiederfinden, auf jeden Fall. Tja, aber zumindest ging es in Jugoslawien 1991 natürlich um Leben oder Tod und das war in Deutschland natürlich nicht ganz so gravierend. Hier ging es zwar auch immer wieder um Leben oder Tod, aber doch nicht so wie dort dann. Und um den Konflikt, um den es heute gehen soll, mal ein bisschen zuzuspitzen, dass also dieser Punk, dieser Satan Panonski in Jugoslawien, der eine Schallplatte veröffentlicht hat im Jahr 1990 und vorher 1989 schon eine Kassette, also eigentlich auch nicht so viele Tonträger nach hiesigen Maßstäben. Also man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit den typischen Ostpunks mit Otze von Schleimkeim zum Beispiel. Da war ja das Output an eigentlichen Tonträgern dann auch nicht so riesig, weil eben die Möglichkeiten das nicht so hergegeben haben. Und ich glaube, aus dieser Kassettenszene kommt auch eben dieser Satan Panonski so ein bisschen her. Und das ist dann vielleicht auch der Grund, wieso dann da nicht so ein riesiger Output an Schallplatten seit den frühen 80er Jahren zu sehen ist. Ja, denn der eigentliche Widerspruch, der dann sich in dieser Zeit aber so zugespitzt hat, das war eben, dass er eben diese Platte rausgegeben hat und dann ist plötzlich dieser Satan Panonski im Juni 1991 freiwillig in die kroatische Nationalgarde eingetreten, also eine der Vorläuferinstitutionen der kroatischen Armee. Diese Armee hat es dann seit April 1991 gegeben, weil dieser kroatische Staat ja damals auch noch ganz neu war und auch solche Institutionen erstmal herausbilden musste, wie eine Armee. Na, kommt nur herein. Hallo. Also der Widerspruch, der hier im Titel eben angegeben war, ist eben auch der, dass da ein Punker eben da ist, der vorher durchaus dem Nationalismus kritisch gegenübergetreten ist, in seinen Liedtexten und auch in seiner Ästhetik, und der dann aber plötzlich eben in der Armee ist. Und das wollen wir auch ein bisschen beleuchten, ob das jetzt ein Widerspruch ist, ob es einfach nur eine Widerspiegelung gesellschaftlicher Umstände ist, die damals eben geherrscht haben. Ja, der dann auch da in der Nähe des Wohnortes seiner Mutter und des Ortes seiner Kindheit, nämlich in dem Dorf Seric, für das soeben unabhängig gewordene Kroatien kämpft, gegen serbische paramilitärische Einheiten und die jugoslawische Volksarmee, die dann damals da in der Gegend da eingedrungen ist, aber durchaus auch Seite an Seite mit kroatischen paramilitärischen Einheiten, also mit kroatischen Rechtsextremisten, wie etwa den kroatischen Verteidigungskräften, HOS abgekürzt. Also ein Punk quasi, der seit 1989 eine für Jugoslawien ziemlich einzigartige Freakshow zelebriert hat, eine selbstzerstörerische Körperperformance, bei der sich Gewichte an Sicherheitsnadeln an die Haut klemmt, wie man das in diesem Video von dieser Performance gesehen hat, sich den ganzen Körpern mit Rasierklingen aufritzt, sich Flaschen auf dem Kopf zerschlägt und sich damit schneidet. Also eine Performance, die in ihren selbstzerstörerischen Qualitäten eigentlich auch die Selbstzerstörung Jugoslawiens so ein bisschen vorwegzunehmen scheint. Gleichzeitig aber natürlich auch in die internationale Punk-Entwicklung reinpasst, die sich um 1988 besonders an der zunehmenden Unglaubwürdigkeit des Punk der ersten und zweiten Generationen abgearbeitet hat. Also zur damaligen Zeit waren eben so Sachen aktuell, wie sich über den Ausverkauf der frühen Punks, den Verrat an den Idealen so ein bisschen zu beklagen Oder eben auch sich darüber, über diese Klischees zu beklagen der frühen Generation in Deutschland, war das dann vielleicht sowas wie Slime oder sowas, wie, wo dann vielleicht die neueste Generation gesagt hat, ja okay, diese Bullenschweine, okay, aber gibt es die überhaupt auf meinem Dorf? Ich sehe doch hier eher Kühe als Bullen oder so auf der Weide stehen. Und mit diesen Deutschpunk-Realitäten, die da in Hamburg 1981 waren, kann ich gar nichts mehr anfangen. Und die Zeit hat sich eben um 10 Jahre verschoben und ist vielleicht auch nötig, aus einer anderen Perspektive eben Deutschpunk-Texte zu schreiben. Tja, genau. Also das Gegenprogramm dann dazu zu diesen veralteten Vorstellungen von Punk war quasi so ein verstärkter sozialer Realismus auch, den man vielleicht auch in einigen Crunch- oder Sub-Pop-Sachen dann sehen konnte. Oder in der Beschäftigung mit Horrorfilmen, was ganz exzessives Beschäftigungsfeld war in diesen Punk-Fanzines der Zeit. Und das hat auch auf die jugoslawische Szene dann durchaus zurückgewirkt. In Deutschland könnte man das vielleicht musikalisch so ein bisschen, was damals gewirkt hat, mit dem Wirken von Max Müller und der Band Mutter vergleichen, die sich in der Zeit da auch so ein bisschen in so eine ganz andere Richtung entwickelt haben, aus so einer Punk-Vergangenheit heraus. Ja, der Punk in Jugoslawien war natürlich auch diesen Einflüssen ausgesetzt, war aber auch gleichzeitig zu weit vom sozusagen zentral-eurozentrischen Landkarten der organisierten Tourveranstalter entfernt, um da jede US-amerikanische Hardcore-Band dann mitzubekommen. Ein Austausch fand aber dadurch statt, dass die jugoslawischen Punks ziemlich reisefreudig und auch sehr emigrationsfreudig waren und die englischen und amerikanischen Punk-Fanzines für osteuropäische Verhältnisse ziemlich verbreitet waren in Jugoslawien. Überhaupt gehörten die jugoslawischen Punks nicht zu den Warschauer Paktstaaten-Punks, die sich mit restriktiven Reisebestimmungen sehr zu kämpfen hatten, also wie auch in der DDR. Und Punk wurde in Jugoslawien größtenteils nicht so sehr als Staatsfeind betrachtet, sondern ein bisschen vielleicht auch als fortschrittlicher Verbündeter gegen die rückwärtsgewandte Landbevölkerung. Zumindest hält sich die Legende, dass Tito so gedacht haben könnte. Die zentrale Frage, die ja auch über dieser ganzen Veranstaltungsreihe zur Geburt von Nationen schwebt, ist dann natürlich, wieso das alles, dieses Jugoslawien aufgeben für 9 Jahre Krieg. Ja, hallo, setze euch gerne noch dazu. Ja, hier sehen wir auch eine Karte von dem damals noch ganzen Jugoslawien. Man sieht da auch die Stadt Vinkovci. Da relativ im äußersten Osten, sogenannten Slavonien, von der damals noch sozialistischen Republik Kroatien und ganz in der Nähe, direkt darüber gedruckt, ist auch Vukovar dann zu sehen. Man sieht aber auch, dass Novi Sad eigentlich gar nicht weit entfernt ist, was auch eine sehr gute jugoslawische Punk-Szene hatte. Und auch die weiteren Städte im Norden, da Subotica, hatten eine sehr intensive Punk-Szene. Und auch nach Belgrad war es eigentlich gar nicht so weit damals. Und das erklärt auch, dass die jugoslawischen Punks damals, die sind schon viel gereist. Auch man sieht auch, dass Vinkovci, die ist da eingezeichnet, genau an der Bahnverbindung von Belgrad nach Zagreb liegt, also ungefähr auf einem Drittel der Strecke. Vinkovci ist an sich eher eine kleine Stadt, hatte so 40.000 Einwohner, ist also auch nicht unbedingt eine Metropole des Punk. Bisschen Industrie gab es da, ansonsten hat es auch eine sehr dörfliche Umgebung und geht sehr bald auch in so dörfliche Strukturen eher über, diese Stadt. Genau, also wie bin ich eigentlich zu Satan Panonski gekommen? Also ich habe mich mit diesem jugoslawischen Punkmusiker beschäftigt und bei mir war der Anlass dafür eine Reise auf einem selbstgebauten Floß durch die Provinz entlang des Flusses Sava, der auch auf dieser Karte eingezeichnet ist. Der ist nämlich genau eigentlich die Grenze zwischen Bosnien und Kroatien. Also da genau, wo die Grenze ist, fließt auch dieser Fluss entlang. Und das war für mich so ein bisschen der Anlass. Das war eine Reise auf diesem Floß von Banja Luka ausgehend, das in Bosnien liegt, also im heute serbisch dominierten Teil im nördlichen Bosnien, Banja Luka. Und da entspringt der Fluss oder fließt der Fluss Wirbas durch. Und diese Flussfahrt ging dann da quasi los. Und dann sind wir da irgendwann in die Save eingemündet und dann bis nach Belgrad auf diesem Floß geflößt. Das hat so ungefähr 5 Wochen gedauert, da entlang zu flößen. weil das Floß da doch sehr langsam geschwommen ist. Ja, an den Ufern der Sava befinden sich heute auch noch Landminen, weil das auch der eben bosnisch-serbisch-kroatische Grenzfluss ist, der auch insgesamt sogar 4 der jugoslawisch-sozialistischen Teilrepubliken durchflossen hat. Der entspringt nämlich ganz oben dann Slowenien und durchfließt auch Ljubljana, die heutige Hauptstadt von Slowenien. Genau, also es ging alles sehr grusam dahin, diese Floßfahrt. Also früh fährt man da los auf dem Floß, abends ankert man irgendwo, tagsüber besucht man dann so Orte am Fluss, wobei man dann auch oft eingeladen wird und ziemlich viele so Familien kennenlernt, wurden sehr oft zu Schnaps eingeladen, zu dem bosnischen oder kroatischen Pflaumenschnaps, und haben dabei auch ziemlich viele so Familiengeschichten mitbekommen, wo eben ja viel auch erzählt wurde, wie Familien dann zerrissen wurden. Also ganz oft war es auch so, dass einer der Söhne der Familie dann ins Exil gegangen ist, nach Deutschland auch relativ häufig. Der andere Sohn vielleicht in den Krieg gegangen ist. Also ganz verschiedene Geschichten vom Krieg wurden uns da auch erzählt auf dieser Reise. Ja, ich habe auch noch ein Bild von diesem Floß. Das ist das Floß, was wir selber da gebaut hatten, in der Nähe von Banja Luka. Und womit wir dann halt diese 5 Wochen unterwegs waren, in so einer kleinen Gruppe. Ja, durchschnittlich waren wir so 8 Leute auf dem Floß, zum Teil mit eher künstlerischen Interessen, weil diese Art der Flussfahrt-Idee ursprünglich mal so aus so künstlerischen Recherchevorhaben entstanden war. Also eine unserer Freundinnen, die da auch mit war, die hatte in Braunschweig Kunst studiert und hatte das ursprünglich mal als eine Kunstidee entwickelt, diese Idee mit einem Floß durch eine Landschaft zu fahren und dann eben so eine Art geografisch-kulturelle Recherchen dabei zu betreiben. Und das war so eine Spätfolge sozusagen dieser Idee. Also wir hatten sozusagen auch so eine künstlerisch-geografische Erforschung dieser Landschaften vor, die wir da so durchschwommen haben. Und die Dinge, für die wir uns da interessiert haben, waren so ganz unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel Schlingpflanzen, aber auch Geräusche, die der Fluss so macht. Natürlich auch Menschen entlang des Flusses, da haben wir ziemlich viele Fotografien gemacht. Also Schlingpflanzen, das muss man sich so vorstellen, dass wir so Gurkengläser und Senfgläser dabei hatten oder auch Marmeladengläser und dann immer so Proben aus dem Fluss entlang dieser sehr langen Strecke. Also sind, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht mehr, 400 Kilometer oder so. Und wir haben dann immer diese Proben genommen. Und da waren dann eben auch Schlingpflanzen und vermutlich auch Mikroorganismen mit drin. Die haben wir dann immer verglichen. Ja, dann haben wir noch zahlreiche andere Dinge da archiviert auf dieser Flussfahrt. Und mein Interesse hat sich dann so ein bisschen den Punkbands entlang der Ufer dieses Flusses zugewandt, weil ich selber auch aus der Provinz komme. Bin ich dann auf diese Idee gekommen. Überall in diesen Provinzstädten gibt es ja auch Punks und da gibt es auch Punk-Festivals. Und ich habe dann vorher halt versucht, da Kontakte herzustellen, damals noch über MySpace. Also das war, wie gesagt, im Jahr 2008. Ich habe es auch geschafft, ziemlich viele Punk-Bands ausfindig zu machen in den Kleinstädten und Dörfern da. Und die haben auch alle sehr bereitwillig geantwortet. Aber während der Flussfahrt hat es dann dennoch nicht so richtig geklappt, sich wirklich zu treffen, weil eben damals hatte noch niemand ein Handy und Internet gab es eigentlich auch nicht in jedem Dorf am Ufer des Flusses. So gesehen hat das nicht so richtig geklappt, aber am Ende dieser Flussfahrt gab es dann zumindest noch ein großes Punk-Konzert in Belgrad, wo dann 3 Punkbands oder ja, Post-Punk-Bands auf diesem Floß gespielt haben, auch das ja auch nicht so riesengroß ist, aber das Floß hat dann da in Belgrad eben auf der Donau, wo wir dann angelangt waren, geankert und dann haben tatsächlich diese 3 Bands, also so 4-Mann-Bands durchschnittlich, auf diesem Floß Platz gehabt mit Verstärker. Ach nee, die Verstärker standen auf dem Ufer, glaube ich. Und das war so der Abschluss davon, da hat es dann doch nochmal geklappt mit dieser Punk-Idee, die da eben meine geografisch-subkulturelle Recherche-Idee war, so ein bisschen. Ja, und im Zuge dessen habe ich mich dann eben auch für die Punk-Geschichte in diesen Provinzen so ein bisschen interessiert. Und ja, eigentlich hatte ich mich natürlich schon länger, also seit den späten 80er Jahren, für Punk interessiert. Und ungefähr auch so in der Zeit von 1989 bis 1995 waren auch immerhin einige der damals noch jugoslawischen Punkbands auch auf Europa-Tour oder migrationsbedingt außerhalb der Punk-Zusammenhänge da in Jugoslawien unterwegs. Zum Beispiel hatte ich da die Band Polska Malza in Kassel gesehen. Und ja, weil mich nur Punk in der Provinz interessiert, hatte ich mir dann eben das vorgenommen, die Punkbands da so zu sammeln. Und neben dem Sammeln dieser Punkbands habe ich mich dann auch noch mit provinziellen Außenseitern in der jugoslawischen Literatur weiter beschäftigt, denn das hatte mich auch noch interessiert. Also wie gesagt, die Interessen waren da so ein bisschen breiter gefächert, weil man da eben auf dieser Floßfahrt auch viel Zeit hatte. Habe ich da auch Bücher natürlich dabei gehabt und habe versucht, mich mit der jugoslawischen Literatur zu beschäftigen, auch eben mit den Aspekten, die vielleicht da sehr gut hinpassen in diese Provinz. Vielleicht einerseits, weil die Schriftsteller da auch gelebt haben und andererseits vielleicht, weil auch die Handlungen von Romanen oder Gedichten dann eben irgendwo in der Provinz angesiedelt sind. Ja, dabei hatte ich da den Roman Sanduhr von Danilo Kisch zum Beispiel dabei. In diesem Roman und in dem anderen Roman Garten Asche vom selben Autor geht es um den jüdischen Vater des Ich-Erzählers, der ganz langsam verrückt wird in der jugoslawischen Provinz des Jahres 1942, als irgendwie utopischer Eisenbahnbeamter im Ruhestand und ja, so naturverwobener Anarchist wird er da ein bisschen dargestellt. So ein bisschen ist das aber auch so eine Suche von Danilo Kisch nach seinem Vater, der tatsächlich nämlich von den Deutschen umgebracht wurde und den Danilo Kisch, also der Autor, eigentlich gar nicht mehr so richtig kennengelernt hatte. Also, und er hat das in diesen zwei Romanen so ein bisschen verarbeitet, diese Suche nach dem Vater. Ja, die Beschäftigung mit diesen Außenseitern hat mich später dann beim Nachdenken über die Optionen und die Handlungsmöglichkeiten für Außenseiter auch noch zu dem Essayband Außenseiter des Leipziger Literaturwissenschaftlers Hans Meyer gebracht, mit den Daseinsbedingungen von Jean Genet, dem französischen Schriftsteller, hat er sich in diesem Band Außenseiter, den ich auch irgendwie hier dabei habe, besonders beschäftigt, damals im Surkamp Verlag erschienen und auch sehr empfehlenswertes Buch halt. Also dazu seinen Blick auf ganz verschiedene Künstler, Schriftsteller und auf dieses Außenseiter-Ding als literarisches Motiv anhand von ganz verschiedenen Figuren, realen geschichtlichen, aber auch so literarischen Figuren, ein bisschen versucht zu verfolgen. Trotzki zum Beispiel ist da auch mit drin, aber auch eben Jean Genet und auch ja, ganz unterschiedliche Außenseiterfiguren auch. Ja, auf dieser Floßfahrt ist übrigens auch ein Buch entstanden von Nora, die da auch mitgefahren ist auf diesem Floß, die in diesem Bild, glaube ich, nicht mit drauf ist. Die hat dann später auch einen Roman geschrieben, der auch Vierstromland heißt, der ebenfalls sehr empfehlenswert. Also sie hatte da zur Zeit dieser Reise in Hildesheim studiert und der Roman verhandelt eher so ein bisschen so die Zerrissenheit von Familien und hat darin vielleicht auch so dieses Flusshafte so ein bisschen mit drin, aber handelt ansonsten teilweise zwar in Ex-Jugoslawien, aber halt nicht komplett. Ja, Bands aus den Kleinstädten und Dörfern, wie gesagt, in der Umgebung des Flusses habe ich dann, wie gesagt, auch doch zahlreich kontaktiert und dann nach der Floßfahrt habe ich die dann auch alle noch auf einer Kassette zusammengefasst mit so einer kleinen Fanzine-Beilage in 50er Auflage. Das Ganze hatte ich damals Bad Maps genannt, schlechte Karten, also mehr oder weniger in Bezug auf die Minenkarten, die wir damals mit uns geführt haben. Denn bevor man so eine Art Reise auf dem Fluss Save anfängt, wird man erstmal ein Mine Action Center in Banja Luka möglicherweise aufsuchen, weil da entlang dieses Flusses noch zahlreiche Minen, Landminen und eben auch Minen im Fluss versteckt sind und es ist natürlich ganz gut zu wissen, wo sich diese Minen eben so häufen. Und wir hatten da eben diese sehr umfangreichen Karten dabei, die aber eigentlich dann in der Praxis zwar da diese Häufungen zeigen, aber natürlich jetzt auch nicht so genau zeigen, da ist eine Mine oder so, weil sonst wäre sie ja vielleicht auch schon entfernt. Und die wurden auch im Laufe der Zeit auch ziemlich weggespült oder so, dadurch, dass sie im Fluss gewesen sind oder am Ufer des Flusses. Und das ist ja auch so eine typische Auwaldregion, ist diese Gegend um den Fluss Sava herum. Also ist so eine Gegend, die sehr häufig überschwemmt wird. Ja, also wie gesagt, ich hatte dieses Fanzine mit einer kleinen Kassette gemacht und darauf war dann, wie gesagt, auch eine Band, die ich im Mai 91 schon bei ihrer Deutschland-Tour gesehen hatte, nämlich die Band Polska Malca aus Krsko am slowenischen Teil des Flusses gelegen ist das. Und auf Satan Panonski, also die etwas legendenumwobene Gestalt aus der Punk-Provinz des späten Jugoslawien, bin ich dann im Zuge dieser Recherchen auch gestoßen, weil die Stadt Vinkovci aus der Ivica Čuljak, also so ist eigentlich der bürgerliche Name dieses Satan Panonski, den wir da zu Anfang schon gesehen haben in diesem Video, weil der nämlich ebenfalls aus der Nähe dieses Flusses Save kommt. Also dieses Vinkovci liegt nur 25 Kilometer nördlich vom Fluss entfernt, halt so im kroatischen Teil der pannonischen Tiefebene, wo eben auch sein Pseudonym daherkommt, Panonski. Das war so eine Art Schimpfname, der ihm da von den Einheimischen oder von missgünstigen Nachbarn verliehen wurde. Satan aus Pannonien sozusagen. Ja, genau gesagt liegt das alles im Verwaltungsbezirk Vukovar, Srijem. Und Vukovar wiederum liegt, wie man auf dieser Karte da gesehen hat, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Vinkovci. Die Stadt Vukovar war ja dann auch eines der zentral umkämpften Gebiete im beginnenden Kroatienkrieg, also in den Konflikten, die sich rund um die Ablösung der Teilrepublik Kroatien aus der Sozialistischen Republik Jugoslawien dann im Jahr 1991 entwickelt haben. Von September bis Ende November 91 wurde Vukovar von der jugoslawischen Volksarmee dann unter sehr heftigem Beschuss zurückerobert, nachdem es im Zuge der Ablösung Kroatiens kroatisch geworden war. Und die Gegend um Vukovar bis relativ dicht vor Vinkovci ist dann erstmal Teil der serbischen Krajina gewesen oder geworden, von der jugoslawischen Armee dann eben zurückerobert. Und wurde dann aber nach Ende der Kampfhandlungen, also nach dem 20. November 1991, auch noch von UNO-Blauhelm-Truppen besetzt und ist dann erst seit Ende 1995 wieder Bestandteil der Verwaltung der Republik Kroatien. Ja, Satan Panonski, dieser Künstler, war eigentlich auch nicht so super bekannt. Wir gucken uns vielleicht noch mal kurz ein Video an. Oči um magli. Magla je. Jučer sam na ovom detroitskom bendu sreo neke bankeri se zovu po narodnosti. Pa su rekli da večeras bi došli da krvi se napiju. To rad nije radim, jel? Nije mazohizam, nego autoagresija. Sa razlogom, jel? Thank you. Ja, das war das Lied Ozio Magli, Augen im Nebel sozusagen auf Deutsch. Also vielleicht können wir doch mal kurz auf die Texte von Satan Panonski nochmal gucken. Da geht es eigentlich um die Position des Künstlers so ein bisschen. Mein Bild wurde offiziell veröffentlicht, aber ich bin unsichtbar geblieben. Ich wurde auf Auktionen verkauft, aber der Maler hat alles Geld eingenommen. Ihr schaut irgendwo hin, aber die Augen im Nebel seht ihr nur. Ihr kommt auf mich zu durch die Dunkelheit. Mein zerstörter Körper sehnt sich nach dem Nebel. Aber der verrückte Künstler hält mich in seinem Rahmen gefangen. Also sozusagen ein irgendwie performance-kritisches Lied von Satan Panonski ist das mehr oder weniger, was sich so ein bisschen mit dieser Rolle auf der Bühne auch beschäftigt, was natürlich auch so eine krasse Position ist, wenn man gerade so eine Performance in diesem Stil von Satan Panonski hat, die eben diese selbstzerstörerischen, autodestruktiven Anteile eben hat, dann wird man sich natürlich auch mit dieser Rolle, die man da eben einnimmt, irgendwie sehr beschäftigen. Ja, in den frühen 90er Jahren war aber Satan Panonski in der großen, weiten Welt des Punk eigentlich nicht so sonderlich bekannt, obwohl er dann ab 1989 auf dem Zagreber Kassettenlabel Slušaj na Glasenje drauf war, dass die Kassetten dann auch schon mal in die USA und an interessierte Menschen in der ganzen Welt verschickt hat. Aber dass er nicht so super berühmt war, ist eben auch kein Wunder, denn seine erste reguläre Schallplatte ist auch erst im April 1990 erschienen. Vorher waren das, wie gesagt, nur diese eine Kassette und so ein Samplerbeitrag. Und auf eben diesem Label Slušaj na Glasenje und richtig bekannt war er eigentlich vorher nur durch seine Punkband Pokreb X, die gab es aber schon seit 1981 in Vinkovci. Allerdings hatten die nicht so richtige Tonträger herausgebracht, sondern auch nur zwei Mitschnitte von Konzerten sozusagen. Es gab da nämlich auch ein nicht ganz unwesentliches Hindernis, um zu größerer Bekanntheit zu gelangen. Er war nämlich von 1983 bis November 1990 Insasse und Patient im psychiatrischen Bezirkskrankenhaus in Popovača, ungefähr 60 Kilometer südöstlich von Zagreb. Und dahin gelangt ist er damals, weil er jemanden in einer Kneipe in Vinkovci erstochen hat. Verurteilt wurde er dann wegen Mordes zu 12 Jahren Haft und kam schließlich nach einem Jahr in Untersuchungshaft in Osijek in die psychiatrische Verwahrung in der geschlossenen Abteilung in diesem Ort Popovača, südlich von Zagreb, weil er sich da dann in der Psychiatrie aber auch nicht allzu problematisch verhalten hat und er eine relativ verständnisvolle Psychiaterin hatte, konnte er dann auch relativ bald an den Wochenenden wieder raus aus der Psychiatrie und dann auch weiterhin Konzerte mit seiner Punkband da geben. Also Pokreb X, das heißt Begräbnis X, also weil die Band gegenüber von dem Friedhof in Vinkovci angefangen hat zu musizieren. Aber sonderlich bekannt waren die jetzt auch nicht. Die haben Konzerte in Zagreb und Belgrad gegeben und ja auch in der Provinz. Aber es war jetzt nicht so, dass die unzählige Tonträger herausgebracht hätten. Ja, dann saß er da eben in Popovača und ja, also nach gängigen psychiatrischen Vorstellungen hatte er vielleicht damals, obwohl er da rausgelassen wurde, dann einmal im Monat schon irgendwie Probleme, zum Beispiel mit diesem selbstverletzenden Verhalten, dass er recht kunstvoll und dann schließlich am Ende auch vielleicht ein bisschen kalkuliert in seine Auftritte eingebaut hat. Also und das gab es schon in den frühen Auftritten mit seiner Punkband Pokreb X. Und gleichzeitig gab es da auch schon sehr früh eben so homoerotische Liedtexte und auch Bestandteile in seiner Performance, also was man auch in einzelnen Liedern sieht, zum Beispiel in diesem hier, Lepi Mario, wo er davon berichtet, von einer analen Penetration auf einem Handballfeld sozusagen. Ein bisschen war das bei Pokrep X allerdings auch immer so eine Lust zu schocken in der Provinz, wo es auch vielleicht so ein bisschen dann mit so Punkbands in Deutschland wie Kassierern vergleichbar ist, die eben einfach nur so mit Sexualität schockieren wollten oder so. Also gleichzeitig hat er aber in Texten diese seine homosexuellen Neigungen auch schon thematisiert, wobei die seine eigenen Gedichte und Texte waren da vielleicht immer ein bisschen stärker und auch ein bisschen persönlicher und ehrlicher als die Liedtexte, die er da für Pokrep X geschrieben hat. Genau, da war er eigentlich noch relativ jung, als er in den Knast gekommen ist. 1981 war er 21, er ist 1960 geboren und war damals eben auch noch ein relativ junger Punker. Also als er dann wieder etwas aktiver wurde und bekannter wurde, so um 1989 rum, da war er dann so 29. Also er ist auch nicht sehr alt geworden, er ist mit 32 Jahren gestorben dann, um das mal vorwegzunehmen. Er ist, wie gesagt, 1960 geboren. Also für diese Punk-Generation war er schon relativ alt, weil da teilweise auch noch jüngere Leute da eben in der Zeit zu Punk gestoßen sind. Aber man kann in den Texten auch noch eine gewisse jugendlichen Zuneigung zur Provokation natürlich herauslesen in der Provinz. Also insgesamt waren diese Auftritte auch gerade in ihren performativen Aspekten auch ein schon deutliches Rütteln an den Geschlechtergrenzen in der jugoslawischen Provinz. Also auch sein Auftreten mit Make-up und auch, dass er halt dann so auch Männer geküsst hat auf der Bühne und auch das Erzählen eben von schwulen, bisexuellen oder transsexuellen Impulsen in den Liedern und in den Texten. Das spricht insgesamt vielleicht sozusagen von so einer sexuell atonalen Verortung, also das, was man heute vielleicht so als queer bezeichnen würde. Ja, wie gesagt, bei den Texten von Pokrep X ist auch so ein bisschen die jugendliche Absicht zu schockieren mit drin. Da vermischen sich dann teilweise auch so frauenfeindliche Texte, wie zum Beispiel in dem Lied Tripi Kurvo, was ich aber nicht mit hier dann als Folie da habe. Ein bisschen bessere Texte sind, glaube ich, meiner Ansicht nach die, die er dann halt so als Gedichte veröffentlicht hat und in Fanzines. Die Band Pokrep X hat dann aber auch nur bis 1985 mit Satan Panonski als Sänger durchgehalten. Gescheitert ist sie vermutlich dann nicht nur an der räumlichen Trennung von ihrem Sänger, denn Popovaca und Winkhoff, sie sind doch immerhin auch 210 Kilometer voneinander entfernt, sondern auch an teilweise Alkoholproblemen von Satan Panonski oder Ivica Čuljak. Danach ging es dann mit immer unterschiedlichen Gastmusikern aus Vinkovci im Jahr 1988 so richtig weiter. Aber auch performative Lesungen gab es dann in den späten 80er Jahren und auch so Ausstellungen mit Bildern und Zeichnungen von Satan Panonski. Wie gesagt, er war da ja in Popovaca in der Psychiatrie und da hat man halt auch viel Zeit zu zeichnen oder Briefe zu schreiben, zum Beispiel. So ein sehr umfangreicher Aspekt seines Schaffens war eigentlich auch sowas wie Mail Art. Er hat so innerhalb der Punk-Szene sehr intensive und weitreichende Kontakte gepflegt. Zum Beispiel hatte ich jetzt vor einer Woche Dario aus Italien interviewt nochmal dafür und der stand auch in brieflichem Kontakt zu Ivica Čuljak und das war eigentlich, glaube ich, dann was, was auch seine Bedeutung da ein bisschen mit ausgemacht hat, dass er eben so ein Vernetzungskünstler in der Psychiatrie war, was vielleicht so ein anderer Aspekt seines Schaffens auch ist, dass er eben ein Punker war, der in der Psychiatrie war. Also da denkt man natürlich gleich an Reinhard Götz zum Beispiel, an diese Szene, wie er da in Klagenfurt, Reinhard Götz, Schriftsteller, eben aus Österreich, der am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in den 80er Jahren teilgenommen hat und dabei auch, ohne vielleicht Satan Panonski zu kennen, sich bei einer Lesung von einem Text eben damit so eine Rasierklinge die Stirn aufschneidet und dann während der Lesung zum Ingeborg-Bachmann-Preis eben da das Papier voll blutet, von dem er abliest. Also das ist natürlich so eine Parallele, die meiner Ansicht nach, ich denke, dass die beiden sich vielleicht nicht unbedingt gekannt haben, aber das zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass dieses selbstverletzende Verhalten vielleicht auch so ein bisschen ein universelles Motiv ist, was natürlich auch ohne, dass sich Leute kennen, eben, oder ohne, dass Leute irgendwelche künstlerischen Bezüge dazu haben, eben was ist, was eben Menschen einfach tun oder so. Also das ist auch vielleicht nochmal eine ganz interessante Sache, mit der man sich beschäftigen könnte, Punk und Psychiatrie, also was ja auch Reinhold Götz da in seinem Debütroman Irre sozusagen tut, dass er halt auf so das Verhältnis von Punk und Psychiatrie so ein bisschen schaut. Aber das hat eigentlich jetzt nichts mit Satan Panonski unbedingt zu tun. Ja, wie gesagt, also diese Lesungen, Performances, die haben dann eben ab 1988 wieder ein bisschen zugenommen. Wie gesagt, er war da so ein bisschen aus dem Schritt geraten, als sich Programm X aufgelöst hatten. Und es wurde dann aber wieder ein bisschen intensiver, nachdem er da wieder neue Leute dafür aktiviert hatte, ebenfalls aus der Winkowzier-Szene. Und auf der Bühne war diese Darbietung so ein bisschen eben das, was man gesehen hat. Eben Gewichte mit Sicherheitsnadeln im Körper befestigen, sich mit Rasierklingen aufritzen oder mit zerbrochenen Flaschen oder sich so Muster in den Arm oder in den Rücken ritzen. Der hat auch immer eine sehr kunstvolle Kleidung auf der Bühne. Das hat man jetzt vielleicht nur ein bisschen so gesehen. Er hat sich da in Popovača in der Psychiatrie eben auch immer selber Kleidung genäht, die ja, also man kann das verschieden interpretieren. Er hat so einen, die Beduinen, wo er sich sozusagen mit Beduinen identifiziert. Also er hat da verschiedene Einflüsse in der Art, wie er Kleidung sich genäht hat. Immer wirkt das aber auch so ein bisschen, dieser Kleidungsstil wirkt auch so ein bisschen von der Geschlechterzuordnung so ein bisschen schwer einordnbar. Also das sind auch so kleiderartige Sachen, Gewänder, die er da anhat. Der teilweise dann aber auch bei den Auftritten in Brand setzt, mit Hilfe von Kerzen, was so auch so ein Aspekt ist, also der eben zu dieser autodestruktiven Performance gehört und wo es, glaube ich, dann auch zu einigen Vorfällen mit der Feuerwehr dann in Zagreb oder anderen Konzertorten gab, wo er dann hinterher mit den Veranstaltern auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzende Probleme hatte. Aber nach einer Weile war das natürlich auch bekannt, was er da treibt. Also von den Problemen her dürfte das durchaus ähnlich gewesen sein wie andere performativ arbeitende Punk-Künstler, wie zum Beispiel der ebenfalls ja sehr bekannte DJ Allen, der damals ja in den USA aktiv war. Also Satan Panonski hat auch DJ Allen gekannt, man kann die beiden aber, glaube ich, nicht so richtig miteinander vergleichen, weil bei DJ Allen doch so ein Element der Bedrohung des Publikums eben auch mit enthalten war, was bei Satan Panonski eigentlich nicht so der Fall war. Der hat das eigentlich rein auf so ein selbstverletzendes, autodestruktives Handeln da beschränkt. Ja, so im Laufe der Zeit hat sich das auch immer mehr so zu so einer Art Freakshow entwickelt, mit doch auch recht kalkuliert eingesetzter Performance. Das betrachten kann man, wie gesagt, in zahlreichen Videomitschnitten seiner Auftritte, zum Beispiel in einem Dokumentarfilm von Milorad Milinkovic, der 1990 als Diplomarbeit an der Kunstuni in Novi Sad entstanden war und unter anderem auch einen Auftritt aus dieser Performance-Reihe Hard Platschok, den wir zu Anfang gesehen hatten, im Studentni Kultur Center Beograd dokumentiert, also das Sekese, von der neuropsychiatrischen Klinik Dr. Barbot in Popovača aus, hat er aber, wie gesagt, auch Unmengen an Briefen an Punkaktivisten in ganz Jugoslawien geschickt und war da auch künstlerisch ziemlich intensiv tätig. Also, wie gesagt, das mit den Auftritten hat sich schon allein dadurch, dass er eben Popovača nicht immer so leicht verlassen konnte. Er hatte manchmal auch dann doch auch Ärger mit seiner Psychiaterin und konnte dann vielleicht auch mal zeitweilig eben nicht so leicht raus. Ja, künstlerisch hat er sich auch sehr interessiert, obwohl das nicht so ein unmittelbarer Einfluss oder nicht so ein unmittelbarer Grund ist, wieso er diese Art von Performance gewählt hat. Also er kannte Marina Abramović zum Beispiel, die ja in Belgrad geboren ist und da auch lange Zeit tätig war. Aber ich glaube nicht, dass das für der Grund war für seine Aktivität. Und auch künstlerische Kontakte standen nicht unbedingt im Mittelpunkt seiner Kontakte zu so Mail-Art-Künstlern. Das war, denke ich, mehr so ein Ding, was eben zwischen mit Künstlern, die auch Punk-Aktivisten waren, eben gelaufen ist. Ja, politische Einstellungen kommen in den Texten durchaus auch vor, wenn auch in eher bildreicher Umschreibung. Zum Beispiel sagt er an einer Stelle, man hätte mich eher akzeptiert, wenn ich homosexuell oder nationalistischer Terrorist gewesen war. Aber sie haben es nicht verstanden, weil ich ein heidnischer Ketzer von nationaler Zugehörigkeit Punk und von Beruf ein Freund bin. Also er hat eigentlich alle Dinge sehr surreal umschrieben sozusagen. Auch zur Homosexualität hat er sich eigentlich nicht so offiziell bekannt. Also man kann sagen, er war bisexuell. Und da ähnelt er eigentlich auch vielen anderen schwulen Punk-Musikern. Vor kurzem habe ich zum Beispiel von Bob Mudd von der Band Husker Du, der US-amerikanischen, so eine Biografie gelesen. Und das ähnelt sich eigentlich so ein bisschen, dass man sich von der offiziellen schwulen Szene so ein bisschen distanziert, weil man sich in erster Linie vielleicht als Punker begreift und dann erst als schwul oder so. Habe ich mir das erklärt. Ja, interessant wäre vielleicht, inwiefern diese Art des von Punk in die Provinz geratenen Anarchismus auch völkische Elemente mit enthalten kann. Also dagegen spricht vielleicht, dass man es als Punk in der Provinz, besonders wenn man auch geschminkt und mit Make-up rumläuft, nicht allzu leicht hat in der lokalen Bevölkerung. Also ein Vergleich mit Otze von der Stotternheimer oder Erfurter DDR-Punk-Legende Schleimkeim wäre vielleicht aufschlussreich insofern, wie sich durch Punk gefilterte anarchistische Einstellungen in der Provinz dann in der Praxis ausgestaltet haben. Also mit dem politischen Anarchismus ist das ja ohnehin nur so bedingt deckungsgleich, solche Einstellungen. Aber bei Satan Panonski war ohnehin weniger Politpunk in den Texten enthalten. Also ich glaube, dass das Politische darin so in der Ästhetik seiner Performance schon enthalten war. Und diese Performance wird im Verlauf des Jahres 1989 dann auch, wie gesagt, ausgefeilter. Und er hat das dann eben auch immer stärker mit diesen performativen Elementen dann so da aufgeführt. Also teilweise eben dann auch ohne Begleitband. Aber wie gesagt, gab es noch nie so viele Auftritte von ihm zu sehen wie dann 1989 und 1990. Und im Jahr 1990 erscheint dann auch in Belgrad ein Band mit Texten und Gedichten unter dem Titel Mentalni Ranjenik, auf Deutsch geistig verletzt oder so, oder auf Englisch Mentally Wounded. Ja, der Titel seiner ersten Schallplatte, die dann auch im April 1990 rausgekommen ist, Nukleare Olympische Igre, nukleare olympische Spiele, das bezieht sich vermutlich auf ein für 1984 geplantes Atomkraftwerk zwischen Popovača, also der Psychiatrie, und Zagreb in der Mitte, sollte das genau gebaut werden. Also zuvor war das einzige Atomkraftwerk in Jugoslawien eins in Krsko, also in Slowenien, was dann später auch zu ziemlichen Konflikten in Jugoslawien geführt hat, weil diese Atomkraftwerke oder dieses Atomkraftwerk von allen jugoslawischen Republiken gemeinsam erbaut war oder zumindest von Slowenien und Kroatien gemeinsam. Und dann man später, als sich die Staaten dann getrennt haben, nicht mehr wusste, wem gehört nun dieses Atomkraftwerk und wen versorgt das nun. Also das war dann ein ziemlich großer Konflikt. Ja, so eine komplette Wandlung der Lebensumstände von Satan Panonski hat sich dann ab ungefähr 1990 vollzogen. Im April 1990 gab es in der Sozialistischen Teilrepublik Kroatien die ersten demokratischen Wahlen mit mehreren Parteien. Infolge davon setzte sich so eine autoritär-nationalistische Politik unter Franjo Tudjman durch, die eigentlich zuvor hatte sich in Serbien auch schon eine ähnliche Politik unter Milosevic so ein bisschen immer stärker durchgesetzt. Und im Zuge dieser nationalistischen Politik wurden auch viele Menschen aus den Gefängnissen in Kroatien entlassen, wie dann schließlich auch eben Ivica Čuljak, also Satan Panonski, eben am 30. November 1990 aus der Psychiatrie. Also da die neue Regierung den Serben dann aber in Kroatien nur noch einen Minderheitenstatus einräumen wollte, versuchten sich schon im September 1990 Gebiete der kroatischen Teilrepublik unter der neuen Bezeichnung Autonome Republik Serbische Krajina so ein bisschen abzuspalten von dieser neuen kroatischen Teilrepublik. Im Mai 1991 wurde dann mit einem Referendum diese Abspaltung Kroatiens auch politisch sozusagen beschlossen. Gleichzeitig starben dann Anfang Mai bei ersten bewaffneten Auseinandersetzungen auch schon kroatische Polizisten da in der Nähe von Vukovar und die sich als serbisch betrachtende Minderheit in diesem Teil Slawoniens, die da eben auf dieser Karte eben ganz im Osten Kroatiens zu sehen waren, die wie gesagt, zum Beispiel in Vukovar ungefähr so 32% der Bevölkerung ausgemacht haben, fand sich dann mit ihrer Rolle als Minderheit in diesem neuen Staat gar nicht mehr so leicht ab irgendwie, weil autoritär nationalistische Parteien und Medien die Situation dann ziemlich schnell auch immer stärker zugespitzt haben. Und die Konflikte im Bezirk um Vukovar sind dann halt endgültig eskaliert nach der proklamierten Unabhängigkeit Kroatiens, die dann eben im Juni 1991 endgültig umgesetzt wurde. Und der neue Staat Kroatien hat auch ab April 91 damit begonnen, eine eigene Armee zusammenzustellen, weil da vorher gab es natürlich nur die jugoslawische Volksarmee, die JNA. Und ab September kam es dann zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit der jugoslawischen Volksarmee in diesen Gebieten. Besonders auf beiden Seiten kämpften auch paramilitärische rechtsextreme Gruppen mit und die Präsenz von rechtsextremen Ideen hat sich bei den kämpfenden Gruppen natürlich dann auch gegenseitig befeuert. Ab Oktober wurde Vukovar von der jugoslawischen Volksarmee ununterbrochen mit schweren Geschützen und mit Hilfe von Flugzeugen beschossen und Hilfskonvois konnten dann auch nicht mehr in die Stadt gelangen. Die Stadt wurde ziemlich vollständig zerstört. Die kroatische Nationalgarde hat dann am 18. November 1991 schließlich kapituliert und anschließend wurde die Gegend dann bis in die Nähe von Vinkovci von der jugoslawischen Volksarmee besetzt und dann kam es auch wiederum nochmal zu Kriegsverbrechen auch an der Zivilbevölkerung. Ja, jetzt vielleicht nochmal zurück zu unserem Punksänger Ivica Čuljak, der war seit der Entlassung aus der Psychiatrie Ende November 1990 erstmal bis Juni 1991 im Haus seiner Mutter im Dorf Seric, wie gesagt 10 Kilometer nordöstlich von Vinkovci und beschäftigte sich da hauptsächlich künstlerisch und auch landwirtschaftlich. Er hat dann in Texten darüber geschrieben, wie kunstvoll er Kartoffeln da anbaut und so und hat überhaupt so weitere Auftritte eigentlich dann auch von da aus ein bisschen geplant und konzipiert und ist auch durchaus aufgetreten. Aber hat vielleicht nach der Entlassung dann auch erstmal so ein bisschen die Ruhe da in der Provinz gesucht. Am 28. Juni 1991 tritt er dann der kroatischen Nationalgarde bei und in Briefen an Freunde kann man ein bisschen nachlesen, wie es möglich war, sich dort in dieser umkämpften Provinz, wo sich das eben schon seit April so ein bisschen hochgeschaukelt hatte, im Verlauf dieses Frühjahrs 91 zu radikalisieren. Also die Aggressoren für Satan Panonski, das geht so ein bisschen aus diesen Briefen hervor, waren eben für ihn die Chetniks, also serbische Rechtsextremisten, die sich eben zum Beispiel um den serbischen Politiker Šešelj, der hatte da eine serbische rechtsextreme Partei gegründet, so ein bisschen formiert hatten und die dann auch so eine Art eigene kleine Privatarmeen da um diese Parteien herum formiert hatten. Und damit konnte man sich dann scheinbar auch als Punk abfinden, in den Krieg zu ziehen, weil man eben das als so eine Art faschistischen Angriff betrachtet hat. Umgekehrt hat es dann bei einigen dann vielleicht genauso funktioniert. Für Leute von der anderen Seite kamen die Aggressoren dann vielleicht von der faschistischen Ustascha, also der kroatischen Rechtsextremen oder eben in der Vergangenheit die kroatischen Rechtsextremisten, die da damals mit Hitler paktiert hatten, die Ustascha. Also am Ende hätte Punk natürlich diesen miesen Trick der Ethnifizierung durchschauen sollen, aber besonders bei den Menschen in den direkt umkämpften Gebieten ging das vermutlich dann sehr schnell auch vielleicht nicht mehr. Und ja, zunächst wird er dann als Soldat, als er da eingetreten war, im Juni direkt bei seinem Dorf Seric eingesetzt. In der kroatischen Zeitung Globus, die in Zagreb erschienen ist, erzählt Satan Panonski in zwei Interviews von seinen Kriegserfahrungen auch ein bisschen davon, wie es ist, feindliche Soldaten zu exekutieren. Also er hat da durchaus auch an ernsthaften Kampfhandlungen teilgenommen und sich wahrscheinlich auch damit schuldig gemacht, obwohl man, obwohl Satan Panonsky in Interviews natürlich auch immer was sehr Performatives irgendwie an sich hatte. Also das wurde später auch ein bisschen angezweifelt, also seine Aussagen, die er gemacht hat, wurden ein bisschen ja, als Teil seiner Selbstmystifizierung betrachtet. Im Oktober wird das Dorf Seric dann von der jugoslawischen Volksarmee eingenommen und die meisten Kroaten werden dann nach Vinkovci evakuiert. Wie gesagt, das ist dann erstmal wieder serbisch, dieser Teil Slawoniens. Während des Krieges gingen die Bandproben von Satan Panonsky übrigens ganz normal weiter. Auch hat die Band damals noch Auftritte in Slowenien und am 13. Dezember 1991 nehmen sie auch in Zagreb noch an einem von Zdenko Franjic, also dem Labelchef von seinem Label Slušaj na Glasenje, organisierten Festival Neoviznost 91 teil, also auf Englisch übersetzt Independence Festival 91. Und ja, auch in den umkämpften Gebieten damals gingen solche kulturellen Aktivitäten und Bandproben weiter. Zum Beispiel aus Osijek gibt es da auch Überlieferungen von. Da gab es die Band Neues Slawonische Kunst, also Neues wie Krach auf Englisch geschrieben, die sich aus früheren Punkbands Osijeks zusammengesetzt hatte. Ja, in Vinkovci gab es Satan Panonsky und noch die Neues Rockband Maike und auch noch andere Rockbands auf jeden Fall, die da noch geprobt haben in der Zeit. Die meisten Bandmitglieder dieser Bands waren natürlich dann zeitgleich auch hauptberuflich im Kriegsdienst tätig. In Zagreb und vermutlich auch in Belgrad war die Situation damals aber ziemlich anders, da die Städte großteils von den Kampfhandlungen nicht berührt wurden. Und da haben sich dann noch relativ schnell so radikale Proteste in Subkulturen formiert. In Zagreb gab es zum Beispiel die Anti-War-Campaign oder in Belgrad das Center for Anti-War Actions und den Sender B92, die dann auch Konzerte mit relativ bekannten Belgrader New Wave Bands gegen den Krieg organisiert haben. Also zum Beispiel mit der Band Rim Tutti Tuki, das war so ein All-Star-Projekt aus älteren jugoslawischen Punk-Musikern. Und auch in Kroatien gab es entsprechende Beispiele, Kuti Tioti und viele andere, die sich da auch durchaus gegen den Krieg engagiert haben. Also haben also dieser Gegensatz durchaus so ein bisschen zu sehen, diese Metropolen und Hauptstädte, die so ein bisschen vom Krieg nicht so ganz, also die wurden auch davon berührt, dadurch, dass die Leute eben in den Kriegsdienst einberufen wurden oder desertieren mussten. Und waren aber von den eigentlichen Kampfhandlungen nicht so direkt betroffen. Und ich glaube, daher erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen ein Unterschied in der tatsächlichen Umgangsweise eben mit dem Konflikt und auch mit der persönlichen Betroffenheit, wie sehr man sich da eben angegriffen gefühlt hat. Und das war, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man nun in Vinkovci gewohnt hat, gelebt hat oder eben in Zagreb. Und auch, ob man die Möglichkeit hatte zu fliehen. Also für die Menschen in Serbien, im serbischen Teil Jugoslawiens, war das dann sehr schnell auch sehr schwierig zu fliehen. Also weil sie eben dann nicht so leicht irgendwie ausreisen konnten. Zum Teil wurde in den städtischen Subkulturen der Krieg auch als ein Krieg der Landbewohner gegen die Städtebewohner betrachtet. Mitte Dezember 91 wurde Slowenien und Kroatien von der Europäischen Gemeinschaft dann als unabhängig anerkannt. Offiziell trat das dann am 15. Januar 92 in Kraft und das war dann auch quasi das Ende dieser Schlacht um Vukovar. Die Gegend wurde dann versucht eben zu befrieden, was auch nicht so unmittelbar funktioniert hat. Wie gesagt, wurden dann eben auch Truppen der Vereinten Nationen da in die Konfliktgebiete entsandt. Und das ist auch das Ende unseres Künstlers. Am 27. Januar, nämlich ganz kurze Zeit, nachdem da dann Frieden war, hat sich Satan Panonsky während eines Urlaubs von der Front auf einer zugefrorenen Fläche mit dem Gewehr eine tödliche Verletzung zugezogen. Trotz aller Verschwörungstheorien, die über diesen Tod existieren, dass er da halt von eigenen Leuten oder von Feinden umgebracht worden, ist die wahrscheinlichste Erklärung doch entweder ein Unfall oder Selbstmord, denke ich eigentlich. Also die Polizei hat das eben zumindest so festgestellt und ich glaube auch die Familie ist eben von dieser Version der Handlung überzeugt, dass er da eben ausgerutscht ist mit seinem Gewehr, das er eben da als Soldat bei sich hatte. Das alles ist nach einer der letzten Bandproben übrigens passiert. Ich meine, sonderlich wahrscheinlich klingt das dann natürlich für einen Unfall trotzdem nicht, dass man ausrutscht und sich dann irgendwie selbst mit der Waffe erschießt, aber also einen Selbstmord würde ich auch nicht für völlig unmöglich auf jeden Fall halten. Wie gesagt, am selben Abend haben sie bei dieser Bandprobe auch noch Material aufgenommen, das dann als letzte Kassette auf diesem Label Slušajnaj Klasenje und auch als Vermächtnis sozusagen dann noch veröffentlicht wurde. Es wurde dann aber auch erst posthum von Schlagzeuger der damaligen Band Mario Anušić veröffentlicht unter dem Titel Kako je Punker Pranjo Hrvatsku, wie ein Punker Kroatien verteidigte, auf diesem ja eben in Proberaumqualität aufgenommenen Tape befinden sich neben älteren Liedern auch antiserbische, sehr nationalistische und auch sehr krasse Songs, von denen ich jetzt auch noch das nochmal ein Beispiel für einen Text, der in diesem Gedichtband von ihm drin war, Mental Niranjenik aus dem Jahr 1990 in Belgrad, und hier ist dann eines dieser nationalistischen Songs, die auf dieser letzten Kassette dann eben drauf waren. Wie gesagt, die hatte Ivica Čuljak auch nicht mehr selber autorisiert, obwohl man natürlich auch davon ausgehen muss, dass er, wenn er eben bei dieser Probe da war und diese Texte so gesungen hat, dass er dann zu dem Zeitpunkt natürlich auch hinter diesen nationalistischen Einstellungen stand. Also in dem Lied, das im Original eben Beogradski Pazaluk heißt, übersetzt vielleicht sowas wie Paschas aus Belgrad, da wird direkt eben auf den serbischen nationalistischen rechtsextremen Politiker Šešelj eingegangen, in der Mitte ungefähr. Also während der schweren Arbeit ist Šešelj, dieser Hurensohn, während er im Gefängnis war, hat er sich schwere Verletzungen zugezogen an seinem Hintern, in seinem Arsch. Serbien, Elend, sie haben unsere Ebenen ausgeraubt und ich werde sie schlachten. Serbien, ein wilder Berg, Weizen sät sich dort nicht aus, wir werden die Vojvodina einnehmen. Ja, und weitere eben ziemlich krasse Textzeilen, die man also so von einem Punker möglicherweise jetzt nicht erwartet hätte. Aber andererseits ist Punk natürlich immer ein Spiegelbild der Gesellschaft, eher als dass es eben etwas ist, was außerhalb der Gesellschaft stattfindet. Ja, wie gesagt, die Kassette Kako je Punker Pranjo Hrvatsku, aufgenommen am 27. Januar 1992. Auf der Kassette sind noch weitere so rechtsextreme, nationalistische Texte, zum Beispiel das Lied übersetzt heißt es Full of Blood ist Trina, also der Fluss Trina, der voller Blut ist, weil da eben das Blut der abgeschlachteten Chetniks, also der serbischen Gegner sozusagen, drin ist. Weil sie unsere Kinder geschlachtet haben, ist die Trina voller Blut und alles voller Chetnik-Leichen, das ist so der Text von diesem anderen Lied. Dann gibt es noch so ein bisschen ambivalentere Lieder, wo auch Kroatien so ein bisschen kritisiert wird. Im Lied Croatia zum Beispiel, da sagt er dann, someone is choking this night, jemand erstickt heute Nacht, weil die Nation Kroatien ihn abgeschlachtet hat. Und vielleicht gibt es auch noch so Lieder, die so ein bisschen so hoffnungsvollere Texte drin haben. Zum Beispiel das Lied Čovjek Čovjeka, wo er so sagt, der Mensch nennt einen anderen Menschen einen Menschen. Der Mensch baut ein kleines Haus, ein rotes Haus. Aber der Mensch möchte eigentlich nur Kunst. Und der Mensch zeigt die Kunst einem anderen Menschen, groß oder klein, man hat immer noch Hoffnung. Also ein anderes Lied darauf war Meni smrt obsesija, death is my obsession, also der Tod ist meine Obsession. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen so eine fatalistische, einen fatalistischen Charakter in dieser Persönlichkeit, Satan Panonski zeigt. Ah ja, das war. Ah nee, das wollte ich gar nicht. Jetzt bin ich durch. Ja, bei der Beschäftigung mit den Jugoslawienkriegen bin ich auch auf einige Bücher gestoßen. Als erstes mir da der Roman Cloaca Maxima in die Hände gefallen von Wladimir Arsenijewitsch. Den habe ich auch hier. Irgendwo liegen, genau. Das ist ein relativ dünner Roman oder Novelle. Ja, in der deutschen Übersetzung heißt er Maxima Cloaca, im serbischen Original U Podbalublio. Ja, der stammt eigentlich aus Pula in Kroatien, dieser Schriftsteller, ist aber in Belgrad dann aufgewachsen. Dort hat er auch in einer der legendärsten frühen Punkbands gespielt, nämlich bei der Gruppe Urbana Guerilla, die von 1980 bis 1984 existiert haben. Ab 1981 gab es noch das ebenfalls ziemlich obskure Projekt Berlin in Straße mit diesem Wladimir Arsenijewitsch. Und 1985 ist dann Wladimir Arsenijewitsch nach London emigriert und 1989 aus London nach Belgrad zurückgekehrt. 1994 hat er dann in Belgrad den Roman U Podbalublio veröffentlicht, der sich eben mit der Situation junger Leute im Belgrad des Jahres 1991 beschäftigt. Zum Beispiel eben damit, wie sie dem Kriegsdienst entfliehen können oder ob sie das überhaupt wollen. Auf Deutsch ist der Roman dann, wie gesagt, unter dem Titel Cloaca Maxima erschienen. Und darin werden einige der Motive, die auch im Leben von Zlatan Panonski auftauchen, literarisch auch verhandelt. Zum Beispiel lernen wir zu Anfang eine Kleinfamilie kennen, eben seine Frau zum Beispiel, die Angela, die in ihrem Vorleben Drogendealerin war und jetzt ein Kind bekommt und sich dann aus dem Geschäft als Drogendealerin zurückzieht. Und eben wir lernen den namenlosen Ich-Erzähler in diesem Roman kennen, der vermutlich auch irgendwie dem Autor ähneln könnte. U Podbalublio ist ein psychologischer Roman, der die Monate Oktober bis Dezember 91 in Belgrad beschreibt. Und der Ich-Erzähler hat Angst davor, in die jugoslawische Armee eingezogen zu werden, denn dann würde er vermutlich auch in einem der Kriegsgebiete um Dubrovnik oder um Vukovar landen. Wie nämlich sein Freund Dejan, den wir dann im Roman auch kennenlernen, der Mitmusiker in der Rockband GSG 9 ist, die da der Ich-Erzähler früher hatte und der auch bei einem Kriegseinsatz dann einen Arm verloren hat und sich jetzt versucht, mit einem T-Shirt-Handel selbstständig zu machen. Ja, der zentrale Konflikt dieses Romans U Podbalublio ist die Einberufung des jüngeren Bruders dieser Ex-Drogendealerin Angela, ist so ein bisschen weltfremder Hare Krishna-Anhänger und der schließlich aber auch zur Armee freiwillig geht und dann aber auch beinahe unmittelbar stirbt in diesem Roman, nach 3 Tagen Armeedienst nur. Ja, auch der Freund des Ich-Erzählers bringt sich am Ende dieser Dejan, aber der Ich-Erzähler gleichzeitig erzählt von so einer Art Handlungsunfähigkeit, von so einer Art Lähmung. Dann sind irgendwie auch schon so viele gestorben in dieser Belgrader Rockszene, die da eben sein Hauptbezugspunkt ist. Und das ging schon auch in den Jahren zuvor eigentlich los, dass die Leute an Drogen gestorben sind in dieser Rockszene oder eben an AIDS. Am Ende bleibt irgendwie da nur die Flucht in ein heiles Leben in der Kleinfamilie, ins Exil, vielleicht in die Literatur, wie schon so viele andere eben geflüchtet sind und eben dann im Ausland leben. Die Verbindung zu Zlatan Panonski ist eben, dass hier der Kriegseinsatz in Vukovar im November 91 eben aus dieser Perspektive junger Leute in Belgrad geschildert wird. Übrigens auch mit realen Vorbildern. Der Gitarrist, nämlich Branislav Babic Kepra von dieser Band Urbana Guerilla und ebenfalls auch von der Band Obojeni Program, wurde ebenfalls damals in die jugoslawische Armee eingezogen und war im Kroatienkrieg im Einsatz. Der ist dann aber desertiert und wie die Legende zumindest erzählt, mit Hilfe eines kroatischen Freundes, nämlich mit Hilfe von Goran Bare von der Band Maike aus Vinkovci, der auch mit Zlatan Panonski zusammen Musik gemacht hat. Ja, Wladimir Arsenijewitsch hat sich auch für diesen Vortrag vor kurzem interviewt und nochmal befragt, wie er persönlich eben diese Zeit so miterlebt hat. Und da erzählt er eigentlich auch so ein bisschen, wie überraschend vielleicht auch dieser Ausbruch dieses Nationalismus dann für Leute gekommen ist und wie sehr dass die Leute dann aber auch so ein bisschen gespalten hat und wie sehr Leute sich dann aber auch geflüchtet haben ins Exil und wie sehr sie dann auch irgendwie verstreut waren. Also wie sehr das Leute auch verwirrt hat, vielleicht da irgendeine Handlungsoption zu finden. Ja, ein bisschen habe ich auch versucht zu schauen, wie sich der Krieg und der Nationalismus in jugoslawischen Punk-Scenes dieser Zeit wiedergespiegelt hat. Dazu hatte ich Dario Adamic interviewt. Das war der Herausgeber des Fanzines Zips and Chains aus Split. Dieses Fanzine ist 1987 entstanden und ja, eigentlich hatte ich das auch. Und der hatte mir so eine Karte zugeschickt dann. Nein. Am Ende ist die. Genau, das ist die Karte. Das ist nämlich eine Karte sämtlicher Punk-Fanzines, die jemals oder in den 80er Jahren in Jugoslawien existiert haben. Und da sieht man schon auch, dass die jugoslawische Punk-Szene doch auch sehr weit übers Land verstreut war. Wie auch immer klein diese Fanzines vielleicht gewesen sein mögen. Ja, jedenfalls hatte ich Dario interviewt, der heute übrigens in Berlin lebt und der war, wie gesagt, nach Italien emigriert, wo es dann auch in englischer Sprache weiter erschienen ist, dieses Zine Zips and Chains. Und zu Ivica Čuljak hatte Dario auch damals brieflichen Kontakt und ja, etwas ausführlicheren brieflichen Kontakt hatte Dario zu Ivan Klišić in Šabac, das ist eine Stadt unweit von Belgrad, ebenfalls an der Save gelegen übrigens, wo wir damals auch durchgefahren sind, der später dann auch so ein kleines Buch über Satan Panonski geschrieben hat, so ein bisschen autobiografisch unter dem Titel Džizme Slobode, Boots of Freedom oder Stiefel der Freiheit. Ja, Dario hat mir erzählt, dass der Nationalismus in den Fanzines selber damals als Haltung von Autoren oder Autorinnen nicht so ein besonders auffälliges Phänomen war, aber als Diskussionsgegenstand dann halt auch im Verlauf der Zeiten immer stärkeres Phänomen oder Diskussion, immer stärkerer Diskussionsgegenstand war. Und ganz explizit wird der Nationalismus auch in einer Ausgabe der Zeitschrift, der US-amerikanischen Zeitschrift Maximum Rock'n'Roll erwähnt, die ich auch damals mir gekauft hatte, so ein Szene-Report über die Szene in Jugoslawien in der Ausgabe von Februar 1991, das Maximum Rock'n'Roll, was so ein bisschen ein weltweit sehr bekanntes und auch sehr viel gelesenes, eben englischsprachiges Fanzine war. Und damals wird in so einem kurzen Abschnitt dieses Szeneberichts unter anderem auch die Adresse von Satan Panonski in Popovača da genannt und aufgefordert, diesem Satan Panonski oder Ivica Čuljak doch einen Brief aus den USA zu schreiben. Und zum Zweiten wird auch der Nationalismus eben im Februar 91 erwähnt und auch so ein bisschen das Zunehmen von Vorfällen mit Skinheads in der Punk-Szene. Also insgesamt war aber dieses Auftauchen des Nationalismus in der Punk-Szene vielleicht auch nur so ein Spiegelbild des Auftauchens des Nationalismus in der ganzen Gesellschaft, der da vielleicht in der Punk-Szene gewalttätiger war, eben durch gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Skinheads und Punks, der aber als vielleicht zahlenmäßig vielleicht nicht unbedingt stärker war als eben in der gesamten Gesellschaft. Ja, also genau gesagt, schreibt er da, die Szeneprobleme sind ziemlich groß, wie überall, denke ich. Und das spezifische Problem ist eben der Nationalismus. Und für gewöhnlich taucht das Problem bei Konzerten auf und es wird immer sehr gewalttätig. Natürlich sind die Anführer meistens Skinheads von überall her. Genau, das schreibt da dieser Fanzine-Autor, der diesen Fanzine-Bericht geschrieben hatte. Das war ein Autor, glaube ich, der in Novi Sad ansässig war. Also vielleicht war das da auch besonders gravierend dann in dieser Szene. Das hat sich natürlich überall in den einzelnen städtischen Szenen auch ein bisschen unterschieden. Ja, auch von Satan Panonski sind in vielen Fanzines, die auch zum Teil aufgeführt sind, dieser Zeit Briefe und Berichte und auch Texte und Gedichte erschienen. Also zum Beispiel eben in dem Fanzine Blattfuß in der Nummer 3 von 1989 oder im Zine Protest in der Ausgabe von 1987 oder in dem Fanzine Schmirkeli von 1988. Man entschuldige meine Aussprache. Ja, es hat sich, Zlatan Panonski hat selber auch versucht, so ein kleines Fanzine zu veröffentlichen unter dem Titel Nukleane Olympiske Ikre, also genauso wie seine erste Schallplattenveröffentlichung benannt. Diese Fanzines und Briefe kann man zum Teil übrigens auch in einer akademischen Veröffentlichung, die vor kurzem erschienen ist, nochmal ein bisschen genauer betrachten. Die wurde von der Studentin Ljubica Jambic veröffentlicht vor ganz kurzem und die hat es auch geschafft, nochmal so ein bisschen Originalquellen herauszusuchen und hat auch noch sehr viel umfangreichere Interviews geführt mit Zeitzeugen, als ich das überhaupt jetzt in der Kürze der Zeit geschafft habe. Ist auf jeden Fall ganz lohnenswert. Also ist zumindest in serbokroatischer Sprache erschienen vor kurzem in Veröffentlichung, glaube ich, der Universität in Zagreb ist das. Ja, also wo war ich stehen geblieben? Ja, diesem Fanzine Zips and Chains, das da in Italien veröffentlicht wird, da wird auch nochmal der Nationalismus so ein bisschen verhandelt. Da war nämlich dann die Nummer 8 im Jahr 1992, im Februar 92 erschienen. Und in dieser Ausgabe 8 beschäftigen sich hauptsächlich zwei Briefe mit der Situation um Vukovar und dem gerade abgeschlossenen Waffenstillstand dann. Und Goran Ivanovic, ebenfalls ein Fanzine-Schreiber aus der Stadt Požega, noch ein bisschen weiter westlich von Vinkovci gelegen, der berichtet davon, dass jetzt keine Geschosse mehr einschlagen in Požega und dass er sich auch überlegt, freiwillig zur kroatischen Armee zu gehen, um seine Stadt zu verteidigen. Gleichzeitig ist dieser Goran Ivanovic allerdings auch Anarchist und organisiert auch Punkkonzerte in Požega. Und das zeigt auch so ein bisschen die zerrissene Haltung von solchen Menschen aus der anarchistischen oder linken Szene, eigentlich, die in dieser Region dann gelebt haben. Also er erwähnt doch ganz froh zu sein, dass die Armee ihn vergessen zu haben scheint. Ich zitiere nochmal genau aus seinem Brief da. Der Waffenstillstand hält jetzt schon seit 10 Tagen an und ungefähr und alles scheint viel ruhiger geworden zu sein. Nur, dass es eben noch die Polizeistunde nachts gibt und seit heute öffnen Läden, Schulen und so weiter wieder normal. Man kann ab und zu noch Explosionen hören, aber es gibt wenigstens keine Luftangriffe oder Bombardierungen mehr. Ich hatte im September nachgefragt, ob ich mich den Verteidigungseinheiten anschließen kann, aber sie haben mich nicht einberufen. Vielleicht ist es auch besser so. Ich bin nicht so ein großer Patriot und mir ist die Politik der Regierung ziemlich egal. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, mich verteidigen zu müssen. Die meisten von meinen Freunden sind entweder in der kroatischen Armee oder außerhalb des Landes. Auf der anderen Seite sind die meisten Leute, die wir kennen, mobilisiert. Zum Beispiel Jura von Udri Nrazbi, Voja von Start Today Records, Boban und Vuja von KBO. Oliver von Umoyim Ochima und sehr wenige von ihnen haben es geschafft zu fliehen. Aco von KBO ist nach Montenegro geflohen. Ich habe mich vor kurzem mit Igor aus Nova Gorica in Slowenien unterhalten und er hat gesagt, dass er nicht glaubt, dass diese Leute als Freiwillige in die jugoslawische Volksarmee gegangen sind. Die Belgrader Oyskin-Truppe Klasny Problem jedenfalls ist mir völlig egal. Ich habe kaum Zweifel, dass sie schon ihren nationalistischen Parteien oder Armeen beigetreten sind. Ich bin sicher, dass alles früher oder später ans Licht kommt. Ariane ist in Kontakt mit Arco von KBO und angeblich sind sie alle zu Hause jetzt, also KBO. Aber ich weiß, dass Bruder Vuje in der Nähe von Vukovar an der Front war. Scheißdreck, ich plane eine Kriegsausgabe des Warhead-Fanzines, also das war dieses Fanzines von Goran Ivanovic, aber niemand außerhalb des Landes hat mich kontaktiert. Ich würde immer noch das rausbringen, was ich hier habe, aber kopieren ist extrem teuer. Und wenn ich dann versuche, was zu kopieren, reagieren die Leute ungefähr so mit, guck dir das an, er muss für Witze machen oder der muss von der 5. Kolonne sein oder sowas. Irre Zeiten sind gekommen. Scheint so, als würde es ein Benefizkonzert hier geben am 8. Februar 1992 mit Psychomodopop, Phantasmagoria, Overflow, Paterini und ein paar anderen. Wir versuchten zu spielen, also seine Band, die hieß Apatridi und zwar auch eine eher anarchistische Punkband aus Požega. Wenn unser Bassist einen freien Tag kriegt, er ist auch in der kroatischen Armee. Der Gitarrist ist geflohen von der JNA, also von der jugoslawischen nationalistischen Armee, wie er da das übersetzt. Aber er ist total langsam, spielt wie meine Großmutter. Aber wir haben ihn eben auch nicht oft geprobt in den letzten Monaten. Wir sollten eigentlich eine Minitour durch Slowenien spielen, aber dieser verdammte Krieg hat alles zerstört und es wird lange dauern, bis die Leute wieder normal werden, wie sie vorher waren. Besonders die, die alles verloren haben. Es ist schrecklich. Na gut, ich kann jetzt nichts mehr schreiben. Gib auf dich Acht, geh studieren, bring das Heft raus und schreib. Kein Krieg, nie wieder. Ja, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt gibt dieser Goran Ivanovic auch das Fanzine Warhead raus, was hier auch da als Teil der Zines aus Požega eben vermerkt ist. Er hat dieses Zine nach einem Song der englischen Punkband GBH benannt und spielt, wie gesagt, in Apatridi. Und heute macht er übrigens noch die Punk-Sendung Subway bei Radio Student in Ljubljana, die auch jede Woche da noch erscheint. Und bei Radio Student ist eigentlich auch eine sehr empfehlenswerte Reihe in serbokratischer Sprache nochmal über Satan Panonski erschienen, wo auch zahlreiche Zeitzeugen da nochmal zu Wort kommen. In derselben Ausgabe dieses Punk-Zines War, Zips and Chains, schreibt auch Ivan Klišić aus Šabac, also im heutigen Serbien gelegener Punk-Aktivist. Und der schreibt da, ich habe vor kurzem das Buch Deča Starog Bakunina, Kinder des alten Bakunin, veröffentlicht. Ist es das letzte Buch der U-Punk-Szene? Ist wahrscheinlich so. Die Hälfte von den Leuten, die am Projekt teilgenommen haben, sind nun auseinanderdividiert. Andere sind verwundet oder tot und nur ein kleiner Teil von uns lässt sich von niemandem spalten. Und ja, da drin sind auch Texte von Zlatan Panonski, die dann da eben kurz vor seinem Tod auch noch erschienen sind, unter einem ganz anderen unter einem ganz anderen Fokus eben, also unter einem viel hoffnungsvolleren. Also dieses Deča Starog Bakunina, das ist 1991, glaube ich, auch erschienen. Und diese Wandlung des Satan Panonski hat sich da noch gar nicht so abgezeichnet. Ja, das war eigentlich zum großen Teil jetzt der Vortrag. Am Schluss hatte ich nochmal dieses Video, aber das haben wir jetzt schon zu Anfang gesehen. Ja, jetzt bin ich auch am Ende des Vortrags angekommen. Ja, existieren noch Fragen eigentlich zu der Praxis? Also das Verwirrende daran ist vielleicht so ein bisschen, dass diese eigentliche Zeit, die Satan Panonski da sehr aktiv war, sehr kurz ist und dass sein Leben da auch durch diese sehr krassen Geschehnisse sehr geprägt war. Also muss ich vielleicht auch vorstellen, dass diese Zeit im Kriegsdienst eigentlich auch nur so 6 Monate umfasst hat und dieses andere extreme Geschehnis seines Lebens, eben dieser Mord, das war ja auch nur ein Tag im Jahr 1981. Also sein ganzes Leben stand eben unter dem, sozusagen im Schatten von so sehr kurzen Abschnitten. Ich meine, er ist auch nur 32 Jahre alt geworden, erst 1960 geboren, dann im Januar 1992 gestorben. Und somit ist eigentlich dann posthum auch so eine Art Mystifizierung noch sehr viel stärker dann eingetreten. Also zum Beispiel ist auch in diesem Band das Lexikon der ex-jugoslawischen Mythologie, unter anderem auch von diesem erwähnten Wladimir Arsenjewitsch, mit herausgegeben. Da ist auch ein kurzer Abschnitt über Satan Panonski drin. Aber die wesentliche Mythologisierung dieser Figur Satan Panonski ist dann eigentlich auch nochmal durchs Internet sehr verstärkt worden, dadurch, dass eben viele dieser Originalzeugnisse eben eigentlich im Internet nicht zugänglich waren. Und also das Internet, das ist ja erst so ab dem Jahr 2000 oder 1995, 2000 rum dann auch so schnell geworden, dass man auch so Videos oder Musikdateien da so zufriedenstellend abspielen konnte. Und dadurch hat sich dann auch so eine posthume Mythologisierung dieser Figur nochmal ergeben, wo dann auch eben Satan Panonski von sehr unterschiedlichen Seiten dann vereinnahmt wurde, von Seiten auch der von sehr rechten, aber auch von so eher unpolitischen Punkern, aber eben auch von Leuten von damals, die ihn persönlich gekannt haben, vielleicht auch nochmal versucht wurde, ihn so ein bisschen zu entmystifizieren und ihn auch nochmal in so ein realistisches Bild eben hineinzubringen. Also ich glaube, dass das auch diese Doktorarbeit da von der Ljubica Jambic nochmal vielleicht auch überzeugender versucht, als ich es hier versuche. Also die hat auch so ein bisschen versucht, den Fokus auf diese Stigmatisierung dieses Menschen Ivica Čuljak zu legen, also diese Stigmatisierung eben als Homosexueller, als eben Gefangener oder verurteilter Straftäter sozusagen, und diese Stigmatisierung als Punker in der Provinz. Ja, also existieren jetzt noch Fragen zu diesem sehr umfangreichen Vortrag?